bei unserer heutigen Station des Audiowalks zum Thema 1923 Ruhrbesetzung in Witten sind wir zu Gast bei den Enten auf dem Hammerteich. Vielleicht hört man sie im Hintergrund. Der Hammerteich ist tatsächlich auch ein Ort, der eine gewisse Rolle in den Ereignissen des Jahres 1923 spielte. An dieser Station unseres Audioguides zur Ruhrbesetzung 1923 stehen die Erwerbslosen, die Notstands- und die Kurzarbeiterinnen im Mittelpunkt. Sie organisierten sich und wurden zu einem wichtigen kollektiven Akteur. Im Hintergrund stand der Konflikt zwischen denen, die bestimmte Forderungen des Proletariats durchsetzen wollten, und jenen, die das ablehnten, weil es die nationalistische Abwehrfront gegen die Besatzung gefährden könnte. In den ersten Wochen nach der Besetzung Wittens, das war am 15. Januar 1923, in den ersten Wochen der Besetzung wartete die Arbeiterschaft erstmal ab. Sie machte einfach gar nichts und guckte. Aber nicht sehr lange. Die ersten, die verstanden, dass die Anwesenheit der Franzosen auch Möglichkeiten bot, die Zechenherren zum Einlenken zu zwingen, waren Bergarbeiter der Zeche Holland in Herbede. Diese Arbeiter waren mit ihren niedrigen Löhnen völlig unzufrieden und sie bestimmten den Bergmann Wilhelm Schmidt aus Bommern zu ihrem Sprecher, weil er etwas Französisch sprach. Er trug der französischen Besatzungsbehörde ihre Beschwerden über die schlechte Bezahlung und auch die schlechte Behandlung seitens der Zechenleitung vor. Schmidt erklärte, die deutsche Regierung behandle die Bergarbeiter so schlecht, dass sie nur Brot und Margarine kaufen könnten. Kein Aufschnitt. Die französischen Soldaten boten ihm und seinen Kollegen an, wenn sie die Kohlen für Frankreich verlüden, erhielten sie doppelten Lohn und konnten sich somit jeden Tag gute Butter und Belag kaufen. Erfolg hatte die Intervention der Bergarbeiter also nicht. Die Franzosen verfolgten ihre eigenen Zwecke. Stattdessen wurden die unzufriedenen Bergarbeiter, die auch von Kollegen als Gesinnungslumpen bezeichnet wurden, entlassen. Die Zeche entließ Schmidt und 53 seiner Kollegen wegen, Zitat, undeutschen Verhaltens. Das war die Situation Ende Januar, Anfang Februar 1923. Wer versuchte, seine Rechte als Arbeiter durchzusetzen, mithilfe der Franzosen womöglich, galt als undeutsch. Möglicherweise als Reaktion auf diese und weitere Vorkommnisse dieser Art riefen die reformistischen Gewerkschaften die Bergleute auf, gefälligst Ruhe zu bewahren, sprich nichts zu unternehmen. Die Gewerkschaften machen irgendwelche Kommunisten für Unruhe verantwortlich und forderten die Bergarbeiter auf, sich nicht provozieren zu lassen. Sprich, keine Forderungen zu erheben, die die nationalistische Einheitsfront gefährden könnte. Die Gewerkschaften veröffentlichten einen Aufruf, in dem es hieß, die Kommunisten und Unionisten, die fortgesetzt nach dem Generalstreik rufen, unterstützen bewusst oder unbewusst die Pläne Poincarés. Kameraden, tretet diesen Generalstreikpropagandisten entgegen. Wahret Ruhe und Besonnenheit. Folget den Weisungen der gewerkschaftlichen Organisationen. Die aufrufenden Gewerkschaften fürchteten, die Kontrolle über die Arbeiterschaft zu verlieren und dadurch die völkische Einheitsfront zu gefährden. Von Zeit zu Zeit erneuerten sie ihre Aufrufe, diese Einheitsfront intakt zu halten, obwohl es sie nie als bruchlose Front gab. Die Gewerkschaften verstanden sich als wichtiger Ordnungsfaktor im Ruhrgebiet, vor allem nachdem die französischen Besatzungsbehörden die Wittener Schutzpolizei am 9. März 1923 ausgewiesen hatte. Und in diesem Monat, Ende März 23, war die Zeit des Abwartens für die Arbeiterschaft endgültig vorbei. Die völkische Propaganda verpuffte. Erwerbslose, Notstands- und Kurzarbeiterinnen aus Witten begannen, sich zu organisieren. Sie bildeten einen Erwerbslosen- oder Arbeitslosenrat. Einer ihrer Sprecher war August Gahr. Er gehört zu den wenigen Personen aus der Arbeiterschaft, von denen einige biografische Daten bekannt sind. In der Regel haben die Menschen aus proletarischen Milieus keine Quellen hinterlassen. Seit April 1923 entfaltete die Erwerbslosenbewegung viele Aktivitäten in Witten und sie war dort ein wichtiger Faktor in der Lokalpolitik. Sie ließ keinen Zweifel daran, dass sie ihre Interessen aktiv durchzusetzen beabsichtigte und anstatt darauf zu warten, bis ein Partei- oder Gewerkschaftsapparat zu handeln gedächte. Die Besatzung interessierte sie nur in dem Maße, in dem sie der Hintergrund war, vor dem sie agierte. Ab Mai begann die Bewegung an Dynamik, als die Zahl der Erwerbslosen immerfort weiter zu steigen begann. Über die Erwerbslosen ist wenig im Detail bekannt. Wir wissen nicht, wie sie sich politisch zuordneten, wie sie sich organisierten, wer außer gar ihre Repräsentanten oder Sprecher waren. Meistens treten sie uns in den Quellen als Masse entgegen, die aus der Perspektive ihrer politischen Gegner oder aus der Perspektive der Repressions- und Ordnungskräfte oder der Stadtverwaltung geschildert wurde. Zur Information nutzten sie die sozialistischen und kommunistischen Zeitungen und Aushänge, an bestimmten Orten, zum Beispiel in Wirtshäusern oder auf dem Marktplatz. Sehr wichtig waren Zusammenkünfte in Gaststätten und auf den städtischen Plätzen. Weil sie nicht arbeiten mussten, hatten die Erwerbslosen immer relativ viel Zeit, sich zu treffen. Und dabei wurde alles diskutiert. Also nicht nur die aktuelle Situation mit der Besetzung, mit den Lebensmittelknappheiten, sondern praktisch Gott und die Welt. Franzen, der der Wittener Stadtverwaltung als quasi kommissarischer Oberbürgermeister vorstand, beschrieb die Situation ebenso anschaulich wie einseitig in seinem Tagebuch. Wegen des Franzoseneinbruchs, schrieb er, sei die Polizei ohnmächtig gewesen und sei von den Arbeitslosen nicht ernst genommen worden. Er beschreibt, es bildete sich ein öffentliches Leben, wie man es aus Italien kennt. An vielen Stellen, zum Beispiel vor dem Kaufhaus, Ecke Ruhr und Bahnhofstraße, vor der alten Zeit, an der Haltestelle der Straßenbahn, an der Markt- und Giebelseite des alten Rathauses, bildeten sich täglich große Gruppen der politischen Parteien. An Gesprächsstoff fehlte es nicht. Die Not war allen gemeinsam. Einsichtsvolle Arbeiter betrachteten das Handeln der Franzosen als Untaten. Leider aber, meinte Franzen, suchten viele Volksgenossen, denen jegliche Einsicht fehlte, in schroffer Form Recht, selbst mit Unterstützung der Franzosen. Die Franzosen waren nicht so gefährlich wie die vielen deutschen Verräter. Die aufrührerischen Gruppen waren die eifrigsten Besucher des Rathauses mit stets neuen Anfragen und Anträgen. Franzen hatte offenbar einige Probleme mit demokratischer Bürgerbeteiligung, was nicht weiter verwundert. Er war der Führer der politischen Rechten im Wittener Stadtrat und er bot auch den damaligen Nationalsozialisten, deren Partei die NSDAP damals verboten war, einen Unterschlupf. Auf dem Marktplatz hatte die Stadt eine Bedürfnisanlage mit flachem Dach hergestellt, also eine Toilette, die sehr bald als Rednerbühne fleißig benutzt wurde. Der ansteigende Markt war für den Sprecher wie für die Hörerschaft gleich ausgezeichnet. Öfter war der Markt von Tausenden von Menschen besetzt, die den Aufwieglern zuhörten und zujubelten. Zuweilen waren die lärmenden Redner ängstlich über ihre Kühnheit. Sie waren oft bange, im Lichtbild festgenagelt zu werden. Das ist natürlich Arroganz der herrschenden Klasse, denn öffentlich zu sprechen war ein Akt der Emanzipation, zumal für Arbeiter. Arbeiterinnen taten das leider nicht. Als Arbeiter war man vermutlich aufgeregt und alle wussten, dass ihnen Repressionen durch Polizei oder Betrieb drohten. Von daher war die Sorge im Bild, festgenagelt zu werden, wie Franzen meinte, durchaus berechtigt. Noch einmal Franzen als Augen- und Ohrenzeuge darüber, in welcher Weise die Erwerbslosen agierten. Der Betrieb in dem Rathause spielte sich nahezu jeden Tag in der gleichen Weise ab, indem Scharen von Erwerbslosen und Unzufriedenen in mein Arbeitszimmer stürmten. Im Vorzimmer hielten zwei Magistratsboten, Engelbrecht und Wagner, Wache. Ich hatte angeordnet, man solle nicht mehr als höchstens 3 Mann auf einmal zu mir hereinlassen. Bei dem Aufhören jeder Zucht und Ordnung waren die Magistratsboten ohnmächtig gegen die anstürmenden Massen. Im Nu hatte ich das Sprechzimmer gepfropft voll Menschen, die in der wüstesten Weise auf mich einbrüllten. Franzen stellte sich vor den Schreibtisch und schrie lauter als alle anderen. Seine Argumentation machte keinen Eindruck bei den Erwerbslosen, aber seine Lautstärke offenbar. Er schrieb über diese Situation in seinem Arbeitszimmer. Sie müssten erkennen, dass das große Leid durch unsere Feinde, die Franzosen, über uns gekommen sei. Das machte selten Eindruck. Eine besondere Sorte verhetzter, unzufriedener Menschen machte uns die Arbeit schwer. Oft standen das Vorzimmer, das Treppenhaus und die Flure voll Aufständiger, die alles auf den Kopf stellen wollten. Dann war meine zuverlässige Hilfe der unerschrockene Polizeikommissar Höfken, der kaltblütig durch die Massen ging und mir die Lästigen vom Halse schaffte. Ein sehr anschauliches Bild, das zeigt, wie die damaligen Verhältnisse waren. Wer seine Rechte einforderte, wer Unterstützung in der Not forderte, und es waren eben Tausende in Witten, der wurde kalt abgewatscht oder von der Polizei hinausbefördert. Aus dem, was Franzen und andere Quellen beschreiben, wird viererlei deutlich. Die Erwerbslosen ergriffen Ende März 1923 die Initiative. Erstens forderten sie von der Stadtverwaltung, ihre Situation zu erleichtern. Zweitens radikalisierte sich zumindest ein Teil von ihnen. Diese, wie Franzen es nennt, besondere Sorte verhetzter, unzufriedener Menschen wollte alles auf den Kopf stellen, weshalb Franzen sie als Aufständige bezeichnete, denen er mit polizeilicher Repression zu Leibe rückte. Drittens interessierten sich die Erwerbslosen mehr für ihre konkrete Lebenssituation als für den Kampf gegen die Besatzung. Und viertens war sich die Arbeiterschaft zwar einig, dass sie mehr Geld benötigte, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Wie viel aber gefordert wurde, hing von der politischen Position ab. Ende April eskalierten die Erwerbslosen ihr Vorgehen. Sie drohten der Stadtverwaltung mit kühnen Worten. In dieser aufgeheizten Situation befürchtete das Bürgertum einen Putsch der Kommunisten, die stark unter den Erwerbslosen vertreten waren. Diese Sorge war völlig übertrieben. Ein Putsch stand nicht im geringsten zur Debatte. Wohl aber ständige Kundgebungen und Demonstrationen. Da bis auf die kommunale Polizei mit wenigen Beamten keine Polizei mehr in Witten vorhanden war und der Eisenbahner Selbstschutz noch nicht handlungsfähig war, griff die Stadtverwaltung auf Mitglieder des völkisch-antisemitischen Jungdeutschen Ordens zurück, der etwas später in der NSDAP aufging. Also junge Nationalsozialisten, Antisemiten reinsten Wassers, die für die Stadtverwaltung auf den Wittener Straßen für Ordnung sorgen sollten, wenn Erwerbslose demonstrierten. Die traditionellen Gewerkschaften und die SPD hielten Distanz zur Erwerbslosenbewegung. Sie versuchten, sie mit der Behauptung zu diskreditieren, sie sei nichts als eine gemeinsame Inszenierung kommunistischer Drahtzieher und französischer Besatzung. Das war beides Unsinn. Die KPD kontrollierte, trotz punktueller Zusammenarbeit und politischer Unterstützung, die Erwerbslosenbewegung überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Erwerbslosenbewegung lehnte die Politik der kleinen Schritte, die die KPD verfolgte, ab. Sie wollte den direkten Kampf gegen das Kapital ohne Umweg aufnehmen und schnellstens die soziale Revolution ansteuern. In ihr waren überwiegend solche Arbeiterinnen organisiert, die sich keiner der Organisationen der Arbeiterbewegung verbunden fühlte. Und wenn, dann am ehesten den Syndikalisten. Diese Menschen bildeten ein unkontrollierbares und unberechenbares Unruhepotenzial. Unruhe aus der Perspektive der Kräfte der Ordnung, also des Bürgertums und der Unternehmerschaft, das im Laufe des Jahres 1923 stärker und stärker wurde. Die Gewerkschaften fürchteten diese Erwerbslosenbewegung. Nicht zuletzt, weil diese die völkische Ablehnungsfront nicht einhielt. Sie attackierte sogar die Gewerkschaften und sie setzte dank der Massenmobilisierung im besetzten Ruhrgebiet Forderungen durch, die die Gewerkschaften immer als unrealistisch bezeichnet hatten. Den Gewerkschaften schwammen also die Felle davon. Am 12. Mai 1923 tagte der Wittener Erwerbslosenrat. Vertreten durch August Gahr beschwerten sie sich beim Magistrat der Stadt über die Ablehnung ihrer Forderungen vom Vormonat. Sie forderten unter anderem die Lieferung von Berufskleidung für Notstandsarbeiter sowie von Kleidung und Lebensmitteln für Erwerbslose, Notstandsarbeiter und Kurzarbeiter. Selbst Arbeiter mit einem Lohn aus einem betrieblichen Arbeitsverhältnis verdienten zu wenig, um sich ausreichend Lebensmittel und Kleidung leisten zu können. Im Namen der Versammelten drohte Gahr dem Magistrat, diese Forderungen mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln unter Umständen durch Selbsthilfe durchzudrücken. Was dann im Sommer des Jahres auch zahlreich geschah. Falls der Magistrat glaube sogar, sich weiterhin mit Stillschweigen und durch die Aufbietung faschistischer Banden und einem Heer von Kriminalisten aus der Affäre ziehen zu können, irre er sich. Die faschistischen Banden, das hatten die Arbeitslosen richtig erkannt, war der Jungdeutsche Orden, der in der Stadt patrouillierte. Und die Kriminalisten waren natürlich die Polizeibeamten. Wir haben ein Recht zu fordern, was uns Menschen gebührt, beharrte Gahr. Die Versammlung setzte dem Stadtrat ein Ultimatum bis zum 17. Mai 1923. Erfolg hatte es nicht. Die anhaltend ablehnende Haltung der Stadtverwaltung gegenüber den Forderungen der Erwerbslosen ließ diese zu einem neuen Mittel greifen. Notstandsarbeiter haben im Königsholz und am Hammerteich einen Galgen errichtet, an dem der Bürgermeister aufgeknüpft werden soll. Formal gesehen war Franzen zwar nicht der Bürgermeister, aber von der Arbeiterschaft wurde er als solcher wahrgenommen. Passiert ist Franzen nichts. Das Aufstellen von Galgen als Drohung hatte Anfang August auf den Ruhrgebietszechen begonnen und verbreitete sich dann im ganzen Ruhrgebiet. Die Notstandsarbeiter versuchten es daraufhin mit dem klassischen Mittel des Proletariats. Sie streikten. Als auch das keinen Erfolg brachte, rückten sie Franzen auf die Pelle, indem sie sein Haus und seinen Garten bei Nacht aufsuchten. Direkte Attacken auf Franzen unterblieben jedoch. Erfolgreicher waren erwerbslose Bergarbeiter der Zeche Holland. Einige stürmten am 15. August 1923, heute vor 100 Jahren, Franzens Arbeitszimmer im Rathaus, während andere vor dem Rathaus einen großen Radau erhoben. 137 Mann Belegschaft der Zeche Holland aus Herbede waren das und sie verlangten 3/3 statt 2/3 Lohn. 2/3 Lohn erhielten die wegen des passiven Widerstandes arbeitslos gewordenen Bergarbeiter als Lohnersatzleistung. Das war viel zu wenig, gerade angesichts der Inflation. Und sie forderten eben den vollen 3/3 statt 2/3 Lohn. Franzen sprach mit den Bergarbeitern, die sein Arbeitszimmer gestürmt hatten, und erklärte, er vollzöge lediglich Regierungsvorschriften, er könne nichts tun. Daraufhin entstand eine wüste Streiterei. Und die Bergleute wurden dermaßen wütend, dass sich Franzen im Magistratszimmer einschloss. Und im Endeffekt erhielten die Bergarbeiter ihre 3/3 Lohn. Ein Wort vielleicht noch zu den Notstandsarbeiten. Die Kommunen hatten die Möglichkeit, arbeitslos gewordene Belegschaften zu Notstandsarbeiten zu verpflichten. Dafür erhielten sie 2/3 des tariflichen Lohns. Auch eine Art von Lohnersatzleistung. Das waren in der Regel in Witten Erdarbeiten. Notstandsarbeiter bereinigten zum Beispiel den Hammerteich. Der Hammerteich war auch vor genau 100 Jahren schon so verschlammt, dass er abgelassen und von Notstandsarbeitern ausgebaggert wurde, also mit der Hand, nicht mit Maschinen. Anschließend wurde er wieder schön gemacht und mit Fischen besetzt. Andere Notstandsarbeiter bauten das Turbinenkraftwerk unterhalb des Hohensteins und so weiter. Es gab praktisch kein größeres Bauvorhaben, das nicht von Notstandsarbeitern der Jahre 1923-24 gebaut wurde. Auch die Straße, die westlich des Hammerteichs entlang führt und die heute in ziemlich schlechtem Zustand ist, wurde damals von Notstandsarbeitern gebaut.